Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Wizard of Avignon. So, heute mal ganz kurz in Zeichen der Musik stelle ich euch mal zwei Gruppen vor, von denen ihr vielleicht gar nichts gehört habt. Also einmal Sensile oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Also von der habt ihr gehört, auf jeden Fall all die, die meine letzte Sendung verfolgt hatten. Denn ich war mal auf einem Konzert vor geraumer Zeit eigentlich. Und ich muss euch dazu auch noch eine ganz, ganz andere Gruppe vorstellen. Und zwar, die heißen Meitei Shu. Und Meitei Shu ist ein ganz lustiger Name. Und zwar, naja, wenn wir schon beim Namen sind. Sensile war ja der afrikanische Schreiber und Poet. Und Meitei Shu ist die japanische Form, die einen sich in Trance befindenden Status beschreibt. Und zwar dieser Status, also dieses sich Befinden, kam von zu viel Reis essen. Also ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert. Ich mag Reis, aber nicht so sehr. Auf jeden Fall versucht man ein paar Kilo Reis zu essen und dann fällt ihr angeblich in diesen Status. Oder isst Reis mal einen Monat lang nur Reis und dann sollte das auch folgen. Und auf jeden Fall solltet ihr diese, nennen wir sie mal, teils spirituelle Erfahrung machen, falls ihr nicht vorher im Krankenhaus landet, dann heißt das im Japanischen Meitei Shu. Oder Meitei Shu, wie auch immer die Japaner das aussprechen. Ich war ja noch nicht dort. Wird aber hoffentlich folgen. Auf jeden Fall, Sensile, super, super, super Gruppe. Ihr habt MySpace, also MySpace, die Gruppe hat MySpace, ihr habt Internet, genau. Sagen wir es mal so rum. Und ich gebe euch auf jeden Fall den Link dazu, wie immer. Da könnt ihr euch die Lieder anhören und da könnt ihr euch auch die Lieder kaufen, manche sogar runterladen. Und ich finde die Gruppe einfach toll. Die besteht aus 6 Leuten und einer Frau, also 6 Männern und einer Frau. Und Entschuldigung jetzt, wenn das jetzt mal nicht korrekt war, also Frauen sind auch Leute. Aber was ich sagen wollte, die Gruppe besteht eigentlich aus 6 Leuten und die Frau kam erst dazu später und gab der Gruppe das etwas, was gefehlt hat, also dieses gewisse Etwas. Und ohne sie wären die 6 Leute immer noch gar nicht bekannt, auf jeden Fall. Ich stelle euch jetzt mal eins meiner Lieblingslieder vor. Und zwar, das könnt ihr auch im YouTube nachgucken. Es heißt Sensile und Revolution. Und hier ist ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Denn ich habe die Gruppe nicht um Erlaubnis gefragt. Aber nicht weiter sagen. The Revolution has been a modernized, colonized. The revolution is now. A sleek new car now. With revolutionary gas mileage. The revolution is now. Edited for your viewing pleasure on the national news. With Big Brother having fixed their feast talks. My mom is bigger. With all my children in the White House giving us one life to live. Naja, ihr könnt es euch selber weiter anhören. Und by the way, ich habe die Konzertkarten sowas von teuer für Sarajevo bezahlt, für eine Gruppe, die keiner hier kennt. Ich würde es wieder machen, auf jeden Fall. Ich würde sogar mehr bezahlen. Auf jeden Fall denke ich, das gibt mir das Recht, Werbung für die zu machen. Wenn nicht, dann tut's mir leid und ich gebe euch sofort all meine Blogrechte, die ich sowieso nicht habe, und oder meinen Blog und höre damit auf. Naja, auf jeden Fall, die zweite Gruppe, die hat etwas viel, viel mehr gekostet als diese, denn die zweite Gruppe, von der die Rede war, also Meteo Schu, und zwar das Lied Coradia, und diese Gruppe hörte ich in Frankreich und dort sind die Konzertkarten, also beide Gruppen kommen aus Frankreich, dort sind die Konzertkarten sauteuer. Nicht immer, aber immer öfter. Auf jeden Fall, hier sind, also hier ist ein ganz kleiner Ausschnitt von Meitei Shu. Und beides sind Albumaufnahmen, also Konzertaufnahmen. Ob das jetzt afrikanische Sprache war, also aus irgendeiner Region Afrikas, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und zum Glück werde ich da nicht nachgefragt, denn ich weiß nicht, was ich da schreiben sollte. Auf jeden Fall, es war kein Französisch und ich habe kein einziges Wort verstanden. Daher weiß ich auch, wie es euch geht, wenn ihr mal bosnische Lieder hört. Aber auf jeden Fall, die Musik ist klasse und wenn man die mal live gesehen hat, dann... Naja, dann ist man eigentlich nur begeistert. Ich war auf jeden Fall und ich kam begeistert raus. Also, und ich liebe es, wenn ich Konzerte sehe, wo ich so rauskomme und so super gute Laune habe und am Morgen danach immer noch so super drauf bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr so ganz super Konzerte gehört habt. Auf jeden Fall, das war es bei mir.